Das Glück ist eine leichte Dirne. Und weint nicht gar am selben Ort. Sie streint das Haar dir von der Stirn. Und küsst dich rasch und knapper vor. Und strie.